zärtlich an dich denke. Und mein Herz ist hell und froh. Dir nur muss ich meine ganze Liebe schenken. Und ich sag dir auch, wieso. Ohne dich ist leer und ohne Glanz mein Zimmer. Du machst mir das Leben Licht. Jedes Lächeln, jeder Blick ist mir Seligkeit und Glück. Komm doch bald, bald für immer. Mein Zimmer, machst mir das Leben Licht. Jedes Lächeln, jeder Blick ist mir Seligkeit und Glück. Komm doch bald, bald für immer.